NDR 3 Kulturforum. Heute ein seltsam wunderbarlich Mann. Erinnerungen zum 500. Geburtstag von Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus. Von Andreas Wang. Paracelsus wurde vermutlich am 11. November 1493 in Einsiedeln in der Schweiz geboren. Er starb im September 1541 in Salzburg. Der Arzt, Naturkundler und Philosoph war eine der schillerndsten Gestalten zwischen Mittelalter und früher Neuzeit. Den einen galt er als neuer Hippokrates, den anderen als Scharlatan und Zauberer. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die Zehen, ja, herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Da zieht er seine Kreise, der ewige Sucher. Ein Nachzügler des Mittelalters und Vorbote der Moderne, Dr. Johann Faust. Er greift, da das brennende Herz ihm keine Ruhe lässt und all seine Vernunft nichts nützt, zum allerletzten Mittel, zur Magie, und versichert sich des Teufelsbundes. So will es Goethe. Und so erklärt es die Legende oft und immer wieder von ihm und seinesgleichen. Seinesgleichen, das war auch jener, der mehr sein wollte als der römische Enzyklopädist Celsus, Paracelsus, mit eigentlichem Namen Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Noch Heinrich Heine schildert ihn, wenn auch mit Respekt, als geheimnisumwitterten Magier. Paracelsus war ein großer Scharlatan und trug immer einen Scharlachrock, eine Scharlachhose, rote Strümpfe und einen roten Hut und behauptete, Homunkuli, kleine Menschen, machen zu können. Wenigstens stand er in vertrauter Bekanntschaft mit verborgenen Wesen, die in den verschiedenen Elementen hausen. Die Zeit der Geometrie, das ist des Wanderns, ist zum Entgangen. Die Zeit der Artisterei ist zum Entgangen. Die Zeit der Philosophie ist zum Entgangen. Der Schnee meines Elends ist zum Entgangen. Was im Wachsen ist, ist fertig. Die Zeit des Sommers ist hin. Von wannen er kommt, das weiß ich nicht. Wohin es kommt, das weiß ich nicht. Es ist da. Paracelsus steht am Ende seines Lebens. 46 Jahre ist er alt, todkrank. Ihm verbleiben noch etwa 2 Jahre. Ich gedenk, dass ich Blumen sah in der Alchimia, vermeinte, das Obst wäre auch da, aber das war nichts. Ich meint, ich erntete mir, morgen war es nichts. So geht's auch mit anderen Dingen, die im Sinn, im Verstand, in dem Hirn grünen und wachsen sollen, werden mit fliegenden Geistern betrogen und verführt. Wie viel tausend Bogen werden mit Großarbeit verschrieben, so es alles aus ist, so ist alles Narretei. Als Paracelsus stirbt, im September 1541, unter mysteriösen, nie ganz geklärten Umständen, hinterlässt er so gut wie nichts. Einige Gulden bloß, die er den Armen vermacht hat. Es gibt einige wenige gedruckte Bücher von ihm, aber über 20.000 Seiten Manuskripte. Er hat keine Familie, kaum Freunde, wenige Schüler. Aber sein Nachruhm wird ungeheuer sein. als größter Arzt seit Hippokrates, als Magier und Zauberer. All Kunst und Arznei man findt beim Theophrasto so geschwind, als vor wohl bei 3000 Jahren bei keinem Menschen ward erfahren, als Pestilenz, Schlag, Fallensucht, Aussatz und Zipperlein verrucht, samt anderer Krankheit mancher Art, hat er geheilt, der hochgelahrt. Wie Dürer in der Malerei, so dieser in der Arznei. Knapp ein halbes Jahrhundert hat dieser Mann gelebt, von 1493 bis 1541, an der Bruchkante vom Mittelalter zur Neuzeit. Er ist Zeitgenosse des Erasmus von Rotterdam, der ihn konsultierte, Zeitgenosse von Martin Luther, der 1517 seine 95 Thesen verkündete und die Reformation einleitete, Zeitgenosse auch von Nikolaus Kopernikus, der das kosmologische Weltbild revolutionierte. Ein Jahr vor Theophrasts Geburt im abgelegenen schweizerischen Einsiedeln entdeckt Kolumbus die neue Welt, wenige Jahre später Vasco da Gama den Seeweg nach Ostindien. Theophrast erlebt die Bauernaufstände und könnte vom Ende der Wiedertäufer in Münster erfahren haben. Die Jahre und Jahrzehnte um und nach 1500 sind voller Wunderzeichen und Katastrophenmeldungen. Es wimmelt in ganz Europa von Soldaten, Landfahrern, Heimatlosen. Scharlatane und Wunderheiler, Wahrsager und Weltveränderer haben Konjunktur. Unter ihnen der historische Johann Faust. Auch er, geboren um 1480, gestorben um 1540, ein Zeitgenosse Theophrasts. Krankheiten grassieren, wie die Syphilis. Hungersnöte und Armut dezimieren die Bevölkerung. Inmitten dieser chaotischen, von umstürzenden Ereignissen und Erscheinungen geprägten Zeit wächst Paracelsus auf, studiert Medizin in Ferrara und wandert umher. Wenn einer viele Krankheiten kennenlernen will, soll er reisen. Wenn er weit reist, wird er viel erfahren und erlernen. Die große Wanderung ist ein Abenteuer für sich. Nach dem Ende seines Studiums 1515 verlässt er Ferrara und wandert über Bologna und Florenz nach Rom. Es gibt viele deutsche Narren, die nach Rom kommen, um da mit dem Doktorhut gekrönt zu werden. Sie denken, sie würden vom Heiligen Geist selber gekrönt. Doch das stimmt nicht. Da ist kein Heiliger Geist zu finden, da haust der Teufel selbst. In Neapel beobachtet und studiert er die verheerenden Folgen der Syphilis. Fortan wird er Neapel für deren Entstehungsort halten. Er gelangt über Salerno nach Sizilien, von dort über Genua nach Marseille und Montpellier. Die besudelten Apotheker von Montpellier bereiten ihre Rezepte aus Mist. Er gelangt nach Barcelona und Cartagena. Von dort aus nimmt er als Wundarzt am Kriegszug der Spanier gegen Algier teil. Er kehrt nach Spanien zurück und besucht Sevilla. Hat er dort womöglich den Seefahrer Magellan geheilt? Legenden gibt es viele, aber auch immerhin bedenkenswerte Indizien. Auf der späteren Seereise nach den Philippinen tauft Magellan eine Inselgruppe auf den Namen Paracelsus-Inseln. Aus Dankbarkeit. In Lissabon hält er sich eine Weile auf. Dort trifft er auf die Entdecker der neuen Welt, Seefahrer, Abenteurer, Kartografen, sämtlich weit herumgekommene Gestalten. Die Pariser Ärzte verfolgen ihn mit Hass, weil es ihm gelingt, auf spektakuläre Weise zwei Krebsfälle zu heilen. Er reist über Calais nach England und findet das erste Rezept gegen Seekrankheit. Wenn du auf dem hohen Meer bist und nicht kotzen willst, nimm Sal Peregrinorum. Paracelsus bereist Irland, Schottland, hält sich in London auf, kehrt auf das Festland zurück und nimmt an den niederländischen Kriegen teil. Er besucht die Hansestädte Hamburg, Lübeck, Rostock, überquert die Ostsee nach Dänemark, von wo aus er mit Christian II. Gegen die Schweden zieht. Auf diesem Kriegszug praktiziert er auch die Chirurgie, womit er als promovierter Doktor völlig aus der Rolle fällt, ist indessen insgesamt so erfolgreich, dass er zum Leibarzt des Dänenkönigs avanciert. Aber seine große Wanderung geht weiter. Nordschweden, Lappland, wieder Schweden. In Stockholm erlebt er die Hinrichtung von 82 Angehörigen der schwedischen Widerständler durch Christian II., das sogenannte Blutbad, und wird als Dänenfreund vertrieben. Er flieht nach Polen und zieht auf der Seite der Deutschordensritter gegen die Polen, muss wieder fliehen. Sie trieben mich aus Litauen, danach aus Preußen, danach aus Polen. War nicht genug. Ich gefiel den Niederländern auch nicht, den Universitäten nicht, weder Juden noch Mönchen. Ich dank aber Gott, den Kranken gefiel ich. Ihr gefällt auch den Kriegern der tatarischen Horden, den Landsknechten in Böhmen und Mähren, in Venetien, Ägypten. In Ägypten ein Unterricht in magischen Künsten. Und kehrt über den vorderen Orient in die Heimat zurück. 1524, nach neunjähriger Wanderschaft, ist er in Villach, wo sein Vater als Arzt lebt. 9 Jahre war er unterwegs. Nun will er sesshaft werden. Er geht nach Salzburg, kauft sich dort in Bürgerrecht und Zunft ein. Es geht nicht gut. Auch aus Salzburg verjagen sie ihn. Paracelsus, Unruhestifter und Rebell. Überall, wohin er auch reist, macht er sich die Behörden und die ortsansässigen Ärzte zum Feind. Gründe, jemanden zu verfolgen, zu denunzieren, ihn anzuschwärzen, finden sich leicht in diesen Zeiten. Ihr klaget sehr fast. Ich hab euch die Bauern widerspenstig gemacht, dass sie nimmer opfern und wenig auf euch halten und schier gar nichts. Aber er behauptet, nicht er sei es gewesen, der die Bauern aufgewiegelt habe, sie hätten sich selber entschieden. Gedenkt, wenn meine Rede aus dem Teufel wäre, so folgten sie euch und nicht mir. Aber so sie mir folgen und nicht euch, so denkt nicht anders, als dass der Heilige Geist ihnen sei. Der lehret sie erkennen, euer Gemüt, Tücke und große Lügen. Kann man noch deutlicher werden. Ich habe die Summa der Bücher in St. Johannes Feuer geworfen, auf das alles Unglück mit dem Rauch in die Luft gang, und also ist gereinigt worden die Monarchei, und sie wird von keinem Feuer mehr gefressen werden. Das war 1527 in Basel. Verbirgt ist es nicht, wie so vieles in Paracelsus' Leben, auch wenn er selbst von dieser Aktion berichtet. Vielleicht ist es nur eine Art Fastnachtsscherz gewesen, wer weiß. Aber es wäre doch wohl auch typisch für diesen Quer- und Wirrkopf. Er sagt ja selbst, dass er sich dermaßen in Wut hineinsteigern konnte, dass er ins Stammeln gerät. Ein Stotterer. Die Ursache ist, dass mir im Reden die ungezähmtesten Gegenreden und die Abwege so da mitlaufen, meiner Zunge meinen Geist nehmen, berauben mir meines Herzens Gemüt und eröffnen ein anderes, als ich im Sinn habe. Ein Grund dafür, dass Paracelsus seine Zuflucht zum Schreiben nimmt. Aber so meine stammelte Zunge das nicht verantworten kann, gehört denn dasselbige meiner rechten Hand zu, es mit gefasster Feder auszubreiten. Paracelsus ist ein Hitzkopf, gar kein Zweifel. Und grob dazu. Es heißt auch, dass ich wunderlicher Kopf mit letzter, das ist wirrer Antwort sei, nicht einem jeglichen nach seinem Gefallen aufwüsche, das ist begegnete, nicht einem jeglichen auf sein Vorhaben aufs Demütige antworte, des achten und schätzen sie eine große Untugend an mir zu sein. Ich selbst aber schätze es als eine große Tugend und wollte nicht, dass es anders wäre, denn wie es ist. Mir gefällt meine Weise sehr wohl. Damit ich aber mich verantworte, wie meine wunderliche Weise zu verstehen sei, merkt dieses. Von der Natur aus bin ich nicht subtil gesponnen. Ist auch nicht meines Landes Art, dass man was mit Seidenspinnen erlange. Wir werden auch nicht mit Feigen erzogen, noch mit Met, noch mit Weizenbrot, aber mit Käse, Milch und Haberbrot. Das kann nicht subtile Gesellen machen. Zudem, dass einem alle seine Tage das anhängt, das er in der Jugend empfangen hat. Dieselbige ist, sehr grob sein gegen subtil, katzenrein, superfein. Drum muss der, der grob ist, grob zu sein, geurteilt werden, ob derselbige sich selbst schon gar subtil und holdselig zu sein vermeint. Mein Vorhaben ist, nichts mit dem Maul gewinnen, allein mit den Werken. So soll die Arznei sein, dass der Arzt Antwort gebe nach dem, wie des Kranken Blut und Fleisch ist, seines Landesart, seine angeborene Art, rau, grob, hart, sanft, mild, tugendlich, freundlich, lieblich und wie er von Natur sei, von angenommener Weise. Sollte ich meinen Kranken das Quid pro quo verabfolgen lassen und das nichts taugt, so käme ich in Schande meine Kranken ins Verderben, vielleicht gar in den Tod. Wenn ich das in meiner angeborenen Weise, die ich als gar freundlich schätze und erachte, sage, heißen das die dicken Dacker eine zornige und wunderliche Weise. Andere Doktoris tun's nicht, ich allein tu's. Dazu, so schreib ich kurze Rezepte, nicht auf 40 oder 60 Stück, wenig und selten, leere ihnen ihre Büchsen nit aus, schaff ihnen nicht viel Geldes in die Küche, das ist der Handel und darum richten sie mich aus. Man muss ihn sich vorstellen, diesen Theophrast von Hohenheim. Kleinwüchsig, mit verkrümmtem Rückgrat, also wohl bucklig, mit einem ausgesprochenen Quadratschädel und einem eher spärlichen Haarkranz. Dazu eben dieses Stottern. Immer auf Wanderschaft, oft ein Herumtreiber, um nicht zu sagen Landfahrer und Landstreicher. Stark verachtet wäre ich darum, dass ich meiner Lebtag nie einen Ort des Bleibens hatte, da ich nicht hinter dem Ofen gesessen bin und Birnen gebraten habe. Einen seltsam wunderbarlich Mann nennt ihn Sebastian Frank in seiner Chronika, der mit fast allen Zeitgenossen seiner Zunft über Kreuz lag. Selbst in Basel, wo er die Bücher, wohl die Lehrbücher der herkömmlichen Medizin, verbrannt hat, da ist er sogar kurze Zeit offizieller Stadtarzt und Ordinarius für Medizin an der Universität. In Basel nennt man ihn gelegentlich Lutherus Medicorum, Luther der Medizin. Ist es ein Spottname seiner Feinde? Dies ist so eindeutig nicht. Er will oder wahrscheinlicher kann jedenfalls auch hier nicht der honorige, ehrenwerte und damit auch angepasste Bürger sein. Ich bin nicht Lutherus, ich bin Theophrastus, den ihr zu Basel Kakophrastum, das ist Übelredner, geheißen habt. Meint ihr, ich sei allein Lutherus? Dieweil ich über das so einem Christen zusteht, sonderlich mit mehreren Ämtern dann ein Apostel begabt, das ist mit der Arznei, Philosophei, Astronomei, Alchimei und soll nur Lutherus sein? Ich werd ihm und euch zu arbeiten geben. Du weißt wohl, ich lass Lutherum sein Ding verantworten. Ich will das mein selbst verantworten, dann er soll mir nicht ein Rinken auftun in meinen Schuhen. Ganz auf sich selbst stellt er sich, getreu seinem Motto, Alterius non sit, qui suus esse potest. Einem anderen gehöre nicht, wer sich selbst gehören kann. Getreu diesem sehr selbstbewussten Motto also, ganz auf seine eigene Erfahrung, will sich Paracelsus verlassen und macht sich damit nahezu alle Kollegen der Medizin zu Feinden. Wie wird es euch Kornuten anstehen, dass Theophrastus wird der Fürst der Medizin sein? Und ihr Calefactores, das heißt Ofenheizer, wie dünkt es euch, wenn ihr werdet in meine Philosophie müssen und auf euren Plinius Aristoteles scheißen werdet, auf euren Albertus, Thomas, Scotus und so weiter seichen werdet und werdet sprechen, die könnten schön und subtil lügen. Wie große Narren sind wir und unsere Vorderen gewesen, dass wir und sie es nie gemerkt haben. Wie dünkt es euch, wenn ich euch den Himmel zurichten werde, dass die Sternenkonstellation Drachenschwanz euren Avicenna und Galen fressen wird? Denn sie wissen nichts im Himmel und ihr auch nichts. Oh, wie löblich ist es, dass ihr Narren Doktores seid und ihr Meister Narren. Wie übel wird es euch auf den Buckel drücken, wenn ihr Ohren 6 Ellen lang tragen werdet? Denn Johannes hat in der Apokalypse seltsamere und ungeschaffenere Tiere als ihr seid nie gesehen. Wie groß wird eure Schande werden, dass ihr bisher die Kranken gearzneit habt und groß Gut von ihnen genommen und habt nie Arznei kochen können und habt ihnen Ungekochtes gegeben, wodurch bewiesen ist, dass ihr damit viele erwürgt habt. Wenn ich keinen Behelf wider euch hätte, als allein die Zeugnisse, dass ihr falsch seid und nichts wisst, wie groß würde ich noch in der Herrschaft der Medizin sein, darum, dass ich solche Lügen entdeckte. Und ihr bewährt eure Lügnerei nicht in einem allein, sondern in allen euren Büchern und der lausigen Bader- und Scherer-Bescheißerei. Weil ich aber noch mehr tue und lehre euch und ihr mich nicht. Und was ich von euch habe, nahm das Feuer hinweg und ist dahin. Was ich aber lehre, wird kein Feuer fressen, wird aber euch fressen. Sollten die Kranken, die ihr erwürgt, wieder aufstehen und euch weiter im Leben Zucht und Ehr erweisen, sie würden euch auf die Nase scheißen und ebenso in euren Fürsten Abu Ali Abincini. Pfui und Schand, dass ihr in den lausigen Männern 6 Tage lest, ihr Phantasten. Hohn und Spott häuft Paracelsus auf seine Standes- und Zunftkollegen. Und dies nicht nur einmal, sondern immer wieder. Jeder Traktat, jedes Buch beginnt mit einer derartigen Kollegenschelte. Jedes Rezept ist ein meist offener, manchmal versteckter Seitenhieb gegen die scholastische Medizin und damit gegen die medizinische Praxis seiner Zeit schlechthin. Paracelsus lässt keine Gelegenheit aus. Er weiß alles besser und spricht das aus. Und die Standeskollegen rächen sich. In Straßburg provozieren sie ihn, an einer öffentlichen Disputation über Anatomie teilzunehmen. Und Theophrast blamiert sich, jedenfalls in den Augen der Zeitgenossen. Paracelsus lässt sich nicht erschüttern. Ihr lernt nichts von der toten Anatomie. Was zu wissen Not tut, ist Tod. Der Grund der Gesundheit und Krankheit, die Qualität des Seins, die Kräfte und das Leben, die wirkliche Anatomie des lebendigen Körpers, die all dies erklären würde, braucht einen lebenden Körper, keinen Toten. Was er diesen Ärzten entgegenzusetzen hat, ist zum Ersten der Erfolg bei den Kranken. Der wird immer größer, je länger er praktiziert, und trägt ihm den Ruf eines Wunderdoktors ein. Dieser unabweisbare Erfolg seiner, wie man heute sagen würde, empirischen und ganzheitlichen Medizin führt schließlich sogar dazu, dass die Basler Bürger diesen unsteten Wanderer als ihren Stadtarzt berufen und zum Ordinarius der medizinischen Fakultät machen. Und hier in Basel formuliert Theophrast sein, ausnahmsweise in lateinischer Sprache geschriebenes, ärztliches Credo, das in der Folge gewissermaßen zum hippokratischen Eid der Neuzeit avancieren sollte. Theophrast Bombast von Hohenheim aus Einsiedeln, beider Medizin Doktor und Professor, grüßt die Studierenden der Medizin. Da ganz allein die Medizin als einzige aller Disziplinen, gleichsam wie ein Gottesgeschenk, nach dem Urteil der heiligen und profanen Schriftsteller als eine Notwendigkeit ausgezeichnet wird und nur wenige Doktoren sie heute mit Glück ausüben, erschien es geboten, sie in ihren ursprünglichen lobenswerten Zustand zurückzuführen und wollen wir sie von den schwersten Irrtümern reinigen, nicht den Regeln der Alten zugetan, sondern ausschließlich denjenigen, die wir aus der Natur der Dinge und eigenen Erwägungen gewonnen und in langer Übung und Erfahrung bewährt gefunden haben. Wer weiß es denn nicht, dass die meisten Ärzte heutiger Zeit zum größten Schaden der Kranken in übelster Weise daneben gegriffen haben, da sie allzu sklavisch am Wort des Hippokrates, des Galenos und Avicenna und anderer geklebt haben, als ob diese wie Orakel aus dem Dreifuß des Apoll herausklängen, von deren Wortlaut man auch nicht um Fingersbreite abweichen dürfe. Wenn's Gott gefällt, kann man auf diesem Wege wohl zu blendenden Doktortiteln gelangen, wird aber niemals ein wahrer Arzt. Nicht Titel und Beredsamkeit, nicht Sprachkenntnisse, nicht die Lektüre zahlreicher Bücher sind die Erfordernisse eines Arztes, sondern die tiefste Kenntnis der Naturdinge und Naturgeheimnisse, welche einzig und allein alles andere aufwiegen. Aufgabe des Arztes ist es, die verschiedenen Krankheitsformen zu kennen, ihre Ursachen und Symptome zu durchschauen und obendrein mit Scharfsinn und Beharrlichkeit ihnen Arzneimittel zu verordnen und nach Umständen und Besonderheiten tunlichst allen Heilhilfe zu bringen. Um in meine eigene Lehrmethode ein wenig einzuführen, werde ich täglich in 2 Stunden praktischer und theoretischer Heilkunde sowohl der inneren Medizin wie der Chirurgie Lehrbücher, deren Verfasser ich selbst bin, öffentlich erklären. Um den Schleier etwas zu lüften, kann ich sagen, dass von Komplexionen und Kardinalsäften im Stile der Alten bei mir nicht die Rede sein wird, aus denen fälschlich alle Krankheiten hergeleitet werden, woraus den Ärzten heute Krankheiten, Krankheitsursachen, kritische Tage und so weiter erklärt werden. Urteilen dürft ihr erst, nachdem ihr den Theophrastus gehört habt. Lebt wohl und nehmt unseren Erneuerungsversuch der Heilkunde günstig auf. Sie hören ihn. Hören ihn zeitweilig sogar in Basel massenhaft. Das Selbstwertgefühl Theophrasts wächst. So wie die Araber ihren Avicenna hatten, die Pergamener den Galen, Italien seinen Marcilius Ficinus, so hat mich das glückliche Germanien zu seinem Arzte bestimmt. Sie reisen aus vielen Teilen Deutschlands herbei, doch zum Schluss wieder tödlicher Spott. Angeschlagen an den Kirchen Basels, dem Münster, der Martinskirche, der Peterskirche und der Neuen Börse mit Datum aus der Unterwelt, gezeichnet von Galen, dem Erzfeind aus dem Altertum, verhöhnt die Baseler Studentenschaft den Erneuerer der Medizin. Du lästerst meinen Ruhm und beschimpfst mich als Schwätzer und geistigen Krüppel. Du behauptest, ich hätte von der Heilkunde keinen Schimmer. Und wenn auch, so hätte ich doch keinen Gebrauch davon gemacht. Was du dir da alles herfaselst, davon verstehe ich freilich nichts. Ich weiß wirklich nicht, was pagyrische Träume sind oder was Ares bedeutet, was Iliadus, Esatum, Taphnäus und Archäus. Solche Ungeheuer hat nicht einmal das Wunderland Afrika hervorgebracht. Verrecken will ich, wenn du würdig bist, dem Hippokrates auch nur das Nachtgeschirr nachzutragen oder meine Schweine zu hüten, du Lappes. Was schmückst du, Dole, dich mit gestohlenen Federn? Deine Ruhmredigkeit wird kurze Beine haben. Was willst du schon vortragen, wo du doch nur lebst von gestohlenem Gedankengut? Am besten für dich wäre ein Strick, an dem du dich aufhängen kannst. Erneut bricht alles zusammen. Paracelsus bittet den Rat der Stadt um Hilfe gegen seine Verleumder. Der stellt sich dumm. Paracelsus reizt die Behörden, die Kollegen, die Schüler. Eine Verhaftung wegen Aufsässigkeit droht. Der Haftbefehl wurde übrigens erst in diesem Jahr zum 500. Geburtstag Theophrasts aufgehoben und der einstige Stadtarzt rehabilitiert. Eine Pointe der Geschichte. Aber damals musste Paracelsus fliehen, bei Nacht und Nebel. Seltsam, neu, wunderlich, unerhört, sagen sie, sei meine Physika, meine Methodika, meine Theoretika, meine Praktika. Wie kann ich aber nicht seltsam sein dem, der nie in der Sonne gewandelt hat? Mich erschreckt die Ungunst, der zu viel in die Wege gelegt wird und alles unzeitige Recht, Brauch, Ordnung, so wie sie es nennen. Er passt nirgendwo hin. In keine Ordnung, in kein bestehendes System, in kein Lehrgebäude. Paracelsus ist ein Revolutionär. Er ist maßlos, weil es sein Maß noch gar nicht gibt, aufsässig, weil er keinen Herrn über sich anerkennt. Er ist ein Mann der Freiheit, weil er sich an nichts und niemanden bindet, außer an seinen eigenen Verstand. Hier ist der, dem das Geheimnis der großen Welt bekannt war und der mit der Kunst des Verstandes den Verstand geben konnte. So heißt es aber erst lange nach seinem Tode. Den Zeitgenossen wird er zum Wunderdoktor, weil niemand nachvollziehen kann, wie er seine Heilungen vollbringt. Er lehrt viel, aber seine Sprache ist nicht diejenige der scholastischen Medizin. Wie kann ich die alten Nomina gebrauchen, all dieweil sie nicht aus dem Grunde gehen, aus dem die Krankheit entspringt? Sondern es sind nur Übernomina, von denen niemand wahrhaftig weiß, ob er die Krankheit mit denselbigen Namen recht benenne oder nicht. Wenn ich nun solchen ungewissen Grund finde und erkenne, warum wollte ich mich dann wegen der Nomina so sehr bemühen? Wenn ich die Krankheit verstehe und erkenne, kann ich dem Kind wohl selbst den Namen schöpfen. Mich bekümmert allein das, den Ursprung einer Krankheit und ihrer Heilung zu erfahren und den Namen in dasselbige zu konkodieren. Das andere sind Dinge, die allein die Zeit verzehren mit unnützen Geschwätzen. So beschreibt er die Bergsucht und die Hysterie als erster und die Behandlung der Syphilis. Wobei er sich freilich mit dem einflussreichsten Handelshaus der Zeit anlegt, den Fuggern in Nürnberg. Die besitzen Anfang des 16. Jahrhunderts das Monopol auf Guajakholz aus Mittelamerika, dessen Rinde in Europa als das... Aber ihr Spiegelfechter lassend von euren Bossen nicht. Also ist euer Kunst und Meisterschaft, dass sie nit darf an die Sonnen kommen. Vom Holz wissend ihr auch, was Kaiser Karl V. Und die Fugger gebracht haben. Ein Holz hat sie euch bracht, wo ist aber der Wagen der Heilkräfte? Mich wundert, dass ihr so einfältig seid. Hand nit dürfen Buchenholz für Guajakum geben. Die Fugger sorgen, direkt und auf Umwegen, für Druckverbote von Theophrasts Schriften. Doch der lässt sich nicht schrecken. Er bleibt unbeugsam und frei. Zu dieser Freiheit, die er sich nimmt, gehört auch seine bemerkenswerte Aufgeschlossenheit für das Neue schlechthin. Kein Mensch soll sich zu sehr auf die alten Artes, Inventiones etc. verlassen, sondern Acht haben, was die neuen Konstellationen gebären, damit das Alte verbessert werde. Darum hat ein jeglicher Achtung auf diejenigen, die täglich etwas Neues suchen und finden auch täglich etwas Neues, und sei es, welcherlei es wolle, in natürlicher Weisheit, Künsten und Gebärden. Aus dem folgen nur neue Lehren, neue Künste, neue Ordnungen, neue Krankheiten, neue Arznei. Und dazu hat der Mensch in sich das Urteil, was er soll vorangehen lassen oder nicht. Denn das ist die Wahrheit. Alle Künste der Metalle kommen aus dem Gestirn und andere alle so auf der ganzen Erde sind. Aber noch sind sie nicht all in die Welt geboren. So auch sind alle Kräfte der Arznei aus dem Gestirn, noch aber ist es nicht alles gelernt. Alle Weisheit der Menschen ist aus dem Gestirn, aber noch hat es in der Geburt kein Ende. Aus dieser Offenheit für das Neue folgt, dass die ärztliche Kunst nicht statisch sein kann, wie die Scholastik dies behauptet, sondern dynamisch sein muss. Und das heißt auch, aus Erfahrung hervorgeht. Die Medizin ist nichts als eine große gewisse Erfahrenheit, nämlich dass alles, so der Arzt tut, in der Experienz steht. Und das ist Experientia, was da als gerecht und wahrhaft befunden wird. Und wer seine Sachen nicht mit der Experienz und mit der Wahrheit, die in ihr ist, gelernt hat, derselbige ist ein zweifelhafter Arzt. Und was die Experienz, die wie ein Richter ist, bewährt oder nicht bewährt, das soll angenommen oder nicht werden. Was ist die Natur anderes als die Philosophie? Was ist die Philosophie anderes als die unsichtbare Natur? Die Sterne sind sichtbar, sie sind aber der Himmel nicht. Wo der Astronomus aufhört, da fängt der rechte Arzt an. Da fängt der rechte Philosophus an, da fängt die Gerechtigkeit an, da fängt die ewige Weisheit an, da fangen alle Künste an. Arme Nachzügler des Mittelalters. Gebrauchten sie ihre Vernunft, dann waren sie nicht einmal den herrschenden Mächten ihrer Zeit verständlich. Zu seinen Lebzeiten versteht ihn so gut wie niemand, trotz seiner praktischen Erfolge. In den Himmel aber gar versetzt ihn Ezra Pound, von wo er sich als Geist meldet. Da ich kein Mensch mehr bin, wär's Abersinn, maßt ich mir Menschheit an und trüge Leibestracht. Menschen hab ich gekannt, und Menschen. Doch keiner ward zu so flüchtiger Essenz, noch zu so schierem Element wie ich. Der Hauch weicht von dem Spiegel und ich sehe. Wahrlich, die Welt der Formen fliegt dahin. Aufruhe, den unsere Stille bringt ans Licht. Und wir Gestaltlosen steigen hinan. Fliegender Äther, was einst Mensch gewesen. Wir sind wie Standbilder, um deren hohen Fuß ein angeschwollener Strom im Taumel rast. Einzig in uns das Element der Ruhe. Paracelsus, der Begründer der Medizin als Erfahrungswissenschaft aus dem Geiste eines ganzheitlichen Weltbilds, ist singulär geblieben. Er ist zwar Medikus, Arzt, aber kein Mediziner im modernen naturwissenschaftlichen Sinne. Er ist kein Pharmazeut, sondern Alchemist. Seine Heilkunde ist vorwissenschaftlich. Und das heißt auch, zwar im Prinzip oder dem Geiste nach, nicht aber im Detail nachvollziehbar, mithin nicht als Handwerk erlernbar. Nachzügler des Mittelalters, das bedeutet auch, dass Theophrasts Denken, gleichgültig welches eigene Maß es leitet, zunächst vom Mittelalter her bestimmt ist. Die Welt ist demnach als Schöpfung Gottes ein Kosmos von Signaturen, die Natur die stumme Sprache Gottes, durch die sich Gott den Menschen mitteilt. In diesem Buch der Natur muss man lesen und alles in ihm weist auf Gott zurück. In Theophrasts Naturphilosophie und seine, wie man sagen könnte, Theologie der Medizin fließt dies alles ein. Aber er reproduziert nicht einfach und beteiligt sich nicht an der mehr oder minder konventionellen Auslegungstechnik der mittelalterlichen Scholastik, die im Übrigen bis zum 17. Jahrhundert gang und gäbe war. Er setzt alle Kraft da rein, eine Art Heilslehre auf medizinischer Basis zu schaffen. Ein gewaltiges Ziel, schön und erregend, mit faszinierender Aussicht auf eine Natur im Schaffen. Freudig war vor vielen Jahren eifrig so der Geist bestrebt, zu erforschen, zu erfahren, wie Natur im Schaffen lebt. Und es ist das ewig Eine, das sich vielfach offenbart. Klein das Große, groß das Kleine, alles nach der eigenen Art. Immer wechselnd, fest sich haltend, nah und fern und fern und nah, so gestaltend, umgestaltend, zum Erstaunen bin ich da. Goethe, der Metamorphosenlehrer, hat das verstanden. Aber auch er blieb seiner Zeit auf diesem Gebiet eher ein Fremder. Letzten Endes hat sich auch Paracelsus vergebens gemüht. Aber das Ziel, dieser immense Versuch, Heilkunde als geradezu religiöse Heilslehre zu denken, zu entwickeln und zu verkünden, stellt Paracelsus ohne Zweifel auf eine Stufe mit den Reformatoren und Revolutionären seiner Zeit, mit Luther und Melanchthon. Es ist ein Trieb der Erneuerung, der Menschen wie Erasmus, Luther, Kopernikus, später auch Galilei gepackt hat und eben auch Paracelsus. Wenn er dennoch den umstürzenden Erfolg seiner Zeitgenossen, deren revolutionäre Wirkung nicht errungen hat, sondern nur als Prototyp des Magiers, als Inspiration für das Faustische in Erinnerung bleibt, dann liegt das daran, dass er für seine Ziele kein brauchbares Instrumentarium besessen hat und seine Philosophie unzeitgemäß gewesen ist, wie auch seine Soziallehre unzeitgemäß gewesen ist, und seine religiösen Positionen. Was die angeht, so hat er sich mit beiden Konfessionen angelegt. Tatsächlich entwickelt sich der Fortschritt, dessen Grund in Theophrasts Jahrhundert gelegt wird, in eine ganz und gar andere Richtung, als Paracelsus angestrebt hat. Seine Philosophie war nämlich das, was wir heutzutage Naturphilosophie nennen. Und eine solche Lehre von der ideenbelebten Natur, wie sie dem deutschen Geiste so geheimnisvoll zusagt, hätte sich schon damals bei uns ausgebildet, wenn nicht durch zufälligen Einfluss die leblose mechanistische Physik der Kartesianer allgemein herrschend geworden wäre. Heinrich Heine hat das ganz klar erkannt. Der Siegeszug der Kartesianer im Verein mit der protestantischen Reformation und der kopernikanischen Wende, also der Erkenntnis, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht, hat dem mechanistischen Weltbild Bahn gebrochen. Die Welt und der Kosmos werden als Uhrwerk, der Mensch als Maschine gedacht. Die kartesianische Vernunft der Aufklärung ist eben nicht paracelsisch. Paracelsisch ist das Denken im Ganzen. Ganzsein macht den Medikus. Die Medizin ist daher das Ganze und das Letzte aller Dinge. Paracelsisch wäre eine Vernunft, die ihren Gegenstand nicht auf mechanisch ineinandergreifende Einzelteile reduziert, sondern dem dynamischen Austausch des Teils mit dem Ganzen nachsinnt. Eine Denkweise, die nach qualitativen und nicht quantitativen Kriterien urteilt, die nicht rechnet, sondern schaut. Der Mensch als Teil der schaffenden Natur im Austausch mit derselben. Diese Anschauung durchdringt das Werk des Paracelsus und vermischt sich, wenn es um die Stellung des Menschen in der Natur geht, mit der alten Mikrokosmos-Makrokosmos-Theorie. Alle Dinge sind aus nichts gemacht. Allein der Mensch nicht. Und ihn hat Gott selbst nach seinem Bilde gemacht. Aus dem Auszug aller Geschöpfe. Und so ist das Wesen aller Natur der ganzen Welt, der Empfindsamen und der Unempfindsamen, gekommen und gefasst worden, in eine Faust zusammen, in eine Massam. Das hat der Gott getan, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und aus demselben Wesen hat der Schöpfer der Welt die kleine Welt gemacht, den Mikrokosmum, das ist den Menschen. So also ist der Mensch die kleine Welt, das ist, der Mensch hat alle Eigenschaft der Welt in ihm, darum ist er Mikrokosmos. Drei Säulen sind es, auf die Paracelsus seine Heilkunde stützt. Und notwendig sind es die Begriffe seiner Zeit. Philosophie, Astronomie und Alchemie. Freilich ist für diese Schlüsselbegriffe Theophrast die größte Übersetzungsarbeit in ein unserem Denken zugängliches Vokabular nötig, verstanden es ja schon die Zeitgenossen nicht. Paracelsus benutzt die zeitgenössischen Begriffe und Disziplinen und formt sie doch gleichzeitig aus seiner Anschauung heraus um. Die paracelsische Philosophie erschiene uns heute als Anthropologie, eine Lehre vom Menschen, der mehr ist als die Summe seiner Teile. Diese Philosophie sollte so gelehrt werden, dass in ihr der Mensch ganz erscheine und begegne, dass man in ihr finde alle Krankheiten und Zufälle, Gesundheit und Trübsal, alle Gliedmaßen und Glieder, alle Teile und der Gliederteilung, so viel am Menschen und im Menschen ist oder sein mag und so viel man in der Natur sehen, wissen und erfahren kann, so viel vom ersten Menschen bis zum letzten einfallen mag oder eingefallen ist. So ganz und vollkommen, dass auch die Augen, die Ohren, die Stimme, der Atem in der Welt gefunden wird. Die paracelsische Astronomie lässt sich am ehesten als Zeitkunde verstehen, in der der Gedanke eines prozesshaften Geschehens der Welt und des Lebens entwickelt wird. Verankert ist die Überlegung in der Astronomie, weil sich in ihr die Tempora Naturae, die Zeit der Natur, kundtut. Entsprechend soll der Astronom ein Fachmann für die Zeit sein und die Zeit bedenken, damit er die Zeit wisse, wie er sich wehre und herrschen wolle womit. Nicht, dass genug sei, den heutigen Tag zu betrachten, sondern auch den morgigen Tag und alle zukünftigen hernach von Punkten der Stund bis in den Terminum und in der Zeit sehen. Und nicht so unverstanden sein, dass er die Zeit in die Luft schlage. Paracelsus entwickelt nun zwar seine Auffassung von der Zeit und der Prozesshaftigkeit der Natur aus dem Modell der Sternkunde. Seine Umwandlung der astronomischen Denkbilder in Vorstellungen von Prozessen und Zeiten überfordert allerdings erkennbar seine Zeitgenossen. Die interessieren sich für die Prophezeiungen und Horoskope. Und in der Tat sind derartige Texte unter dem Namen des Paracelsus in Umlauf gebracht worden. Paracelsus selber aber meint eben doch etwas ganz anderes, die Eigengeschichtlichkeit des Individuums. Da ist ein Unterschied zu bemerken, dass nämlich Christus und die Seinen Tempora Nationem verkündigen, der Astronomus aber Tempora Naturae. Das ist ein großer Unterschied und den merkt wohl und sehr wohl ihr Naturalis und Theologie. Und was Gott weiß, sagt, das geschieht und kann nicht verhindert werden. Was aber der Astronomus sagt, das kann geschehen oder auch nicht. Darum traktiert die Prophezei aus einem Grund, die Astronomia aus einem anderen Grund. Darum wird die Erkenntnis aller Menschen allein in demselbigen Leben des Menschen erkannt und sonst an keinem dem Menschen zu verstehenden Zeichen mehr. Alchemie, die dritte Säule im paracelsischen Heilsystem, ist alles andere als das geheimnisumwitterte Goldmachen der Schwarzkünstler und Magier, sondern die Kenntnis und Umsetzung der biophysikalischen Energetik eines Organismus. Es ist auch nicht etwa die Vorstufe unserer heutigen Chemie oder im medizinischen Bereich der Pharmazie. Ein jedes Ding ist in sich selbst vollkommen und in Hinsicht auf sich selbst gut geschaffen. Aber in Hinsicht auf einen anderen ist es gut und böse geschaffen. Weil also ein jegliches Ding auf sich selbst vollkommen ist, einem anderen aber ein Gift und eine Güte, ist unser Schluss, dass Gott dem, der das andere, das ihm zu Gift und gutem Einnehmen gegeben ist, gebrauchen muss, einen Alchemisten gesetzt hat, der ein solch großer Künstler ist, dass er die zwei Stück voneinander scheidet. Das Gift in seinem Sack, das Gute dem Leibe. Deshalb findet der Schweizer Lyriker Jürg Federspiel noch diese Zeilen. Nichts ist giftig, alles ist giftig. Es käme auf die Dosierung an, sagt Paracelsus, der Meister. Nichts ist töricht und nichts ganz gescheit. Es kommt auf die Zeit an, da etwas vollbracht oder zur nämlichen Unzeit verbrochen wird. Fragt sich bloß, welches Büro dies beurteilt. Nichts ist göttlich, nichts ist bloß teuflisch. Stets fragt sich, in welcher Küche die Engel der Feuerwehr angestellt sind und von wem. Der Tod ist nicht lustig. Der Tod ist nicht traurig. Es kommt darauf an, wer zurückbleibt, wer geht. Kein Apfel ist faul, keine Birne und Pflaume. Auch Bienen mögen ihr Leben, das Kurze. Keine Liebe ist wirklich und auch nicht der Hass. Wenn der Hassende die Liebe verkauft und der Liebende Verhasstes vergessen hat, keinen Tag lebt zu viel Mann, auch keine Stunde zu wenig. Es kommt auf die Nächte an, Geliebter, Geliebte. Der Glanz einer Kerze ist so lang wie der Docht, der erlischt und erstickt im wächsernen Leib. Nichts ist tödlich. Es ist alles lebendig, erkannte der Meister, als die Nacht in ihm aufstieg. Undinen sind im Wasser die Hüter der großen Wasserschätze, welche auch von den feurigen Leuten verlassen und ausgeschmiedet worden sind. Der Sirenen, Riesen, Zwerge Ursache ist, dass sie etwas Neues vorbedeuten und anzeigen, nicht hüten. Aber sie bedeuten etwas Schweres in der Menschheit, das ist, gemeinhin bedeutet es derselbigen Herrschaft Zerstörung. Auch die Riesen bedeuten eine große, zukünftige Zerstörung desselbigen Lands und Erden. Die Natur spricht. Sie spricht mit Zeichen. Zu diesen Zeichen gehören seit alters her und im Bewusstsein Theophrast ganz besonders jene Geist- und Elementarwesen im Wasser, in der Luft und im Feuer, die Richard Wagners Entfremdungsmythologie zwischen Rheingold und Götterdämmerung grundiert hat. Licht- und Schattenwesen sprechen als Repräsentanten der Natur zu den Menschen. Denn die Natur gibt ein Licht, durch das sie aus ihrem eigenen Schein erkannt werden kann. Diese Nymphen, Rheintöchter, Sylphiden, Riesen und Zwerge verkörpern die Möglichkeit des Geistmenschen, sich der Natur zu versöhnen. Die im Licht der Natur suchen, die reden von der Natur. Die im Licht des Menschen suchen, die reden über die Natur. Denn der Mensch ist mehr als die Natur. Er ist die Natur. Er ist auch ein Geist, er ist auch ein Engel. Deren aller dreien Eigenschaften hat er. Solange ich selbst mit der Natur identisch bin, verstehe ich, was eine lebendige Natur ist, so gut, als ich mein eigenes Leben verstehe. Begreife, wie dieses allgemeine Leben der Natur in den mannigfaltigsten Formen, in stufenmäßigen Entwicklungen, in allmählichen Annäherungen zur Freiheit sich offenbaret. Sobald ich aber mich und mit mir alles Ideale von der Natur trenne, bleibt nichts übrig als ein totes Objekt. Und ich höre auf zu begreifen, wie ein Leben außer mir möglich sei. Paracelsus spekuliert nicht darüber, dass man der Natur gewissermaßen aus freien Stücken entfremdet sein könnte. Für ihn sind Kraft, Gottes Schöpfung, Natur und Mensch letztlich eins. Die Frage ist lediglich die des Wissens und der daraus abzuleitenden Lebens- und Heilspraxis. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, der maßgebliche Philosoph der deutschen Romantik, kann, ja muss, über die Möglichkeit der Entfremdung spekulieren, weil sie zu seiner Zeit, das Zitat entstammt den 1797 erschienenen Ideen zu einer Philosophie der Natur, schon über 200 Jahre Tatsache ist, seit Descartes eben. Für Schelling und die Romantiker ist diese Tatsache unerträglich. Sie tun alles, wenn auch vergeblich, um die Entfremdung rückgängig zu machen. Sie entdecken dabei Paracelsus, greifen auf ihn zurück und erwecken seine Elementargeister zu vielfältigem künstlerischen Leben. Undinen und Sylphiden bevölkern die Dichtungen der Romantiker und ihre Musikwerke. Die Romantik imaginiert die Versöhnung mit der Natur, Wagner entwirft die Apotheose der Entfremdung. So spannt sich der Bogen von der paracelsischen Theologie des Heilens über die romantische Naturphilosophie bis zur Theologie des Untergangs und damit bis in unsere Tage. Die Nazis griffen begierig das germanisch-pantheistische auf und feierten ihn als ersten deutschen Arzt. Ein Irrtum, wie viele andere der Nazis. Heute könnte man im beginnenden Zeitalter des Holismus und der Synergetik die Texte des Paracelsus neu lesen. Mit dem Philosophen Whitehead, dessen organische Kosmologie am Anfang einer neuen, weitgehend unbegriffenen Philosophie der Prozesse steht. Dann mag auch zu guter Letzt Paracelsus versöhnt sein, der seltsam wunderbarlich Mann an der Bruchkante von Mittelalter und Neuzeit. Nachzügler des Mittelalters in vielem, Vorbereiter der Moderne in manchem. Ein unzeitgemäßer, ohne Verbündete, ohne rechte Hilfsmittel, der auf sich allein gestellt war und doch sein Glück fand. Was ist das Glück anders, als Ordnung zu halten mit Wissenheit der Natur? Im Kulturforum auf NDR 3 hörten Sie Ein seltsam wunderbarlich Mann. Eine Erinnerung an Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, von Andreas Wang. Die Sprecher waren Günter König, Otto Sander und Gerd Grasse.